WDR 3 Lesung. Eine Vater-Mutter-Kind-Familie in den 1960er Jahren. Das kleine Mädchen wächst auf vor Ruhrgebietskulisse, Fabrikschlote, Fördertürme und Schrebergärten. Ihre Mutter singt mit, wenn sie Maria Callas im Radio hört. Ihr Vater ist häufig auf Dienstreise. Fehversuche heißt der Text der in Essen geborenen Schriftstellerin Elke Heinemann, die zuletzt mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet wurde. Die Autorin liest selbst. Warum nicht mit dem Ort beginnen? So, als gäbe es eine Einheit des Ortes in dieser Geschichte, wie in anderen Geschichten. Aber wenn die Seele, wie es heißt, Prügel bezogen hat, weiß man nicht, wo oben ist, wo unten. Es ist wie in einem Traum, es ist wie nach einem Erdbeben. Und doch muss diese Geschichte, wie alle Geschichten, an einem Ort beginnen. Und so beginnt sie in einem Geburtszimmer. Ganz einfach. Es war einmal ein Kind, das wie die meisten Kinder außerhalb eines Märchens geboren wurde, in einer Zeit, in der das Wünschen helfen sollte, aber nicht konnte. Wenige Monate vor dem Bau der Berliner Mauer nämlich. Aber Berlin liegt fern und Politik interessiert das Kind nicht. Das Kind erlebt die ersten Augenblicke seines Lebens im Geburtszimmer einer Ruhrgebietsklinik. Grau sind die Häuser der Reviermetropole, grau ist der Feinstaubhimmel über ihnen, die Mutter des Kindes empfindet das Wetter als persönliche Beleidigung. Grau ist hier keine Farbe, sondern ein Zustand. Krupp ist allgegenwärtig, sogar in der Heilkunde, die eine Krankheit nach ihm benannt hat, an der viele Säuglinge und Kleinstkinder sterben. Aber nicht dieses Kind, denn sonst wäre seine Geschichte schon zu Ende, die doch gerade erst ihren Anfang nimmt. Das Kind erhält der Einfachheit halber den Nachnamen Kind. Den Vornamen erhält es von der Mutter, Elisabeth. Wie die Mutter soll das Kind heißen, Elisabeth, wie die Puppe des Kindes, wie das Kind im Radio, das lacht, wenn der Vati Witze macht. Eine kräftige Portion mütterlicher Narzissmus bestimmt die Namensgebung. Die Mutter findet es nicht schwierig, dem Kind ihren Namen zu geben oder vielmehr dem Kind etwas von ihrem Namen abzugeben. Die Hälfte ist mehr als genug, entscheidet die Mutter. Sie nennt das Kind Elisa. Es kann auch nicht für sich selbst sprechen, geschweige denn über sich selbst schreiben. Und so soll hier seine Geschichte erzählt werden, bis es ein Ich hat, das ich sagen und schreiben kann. Vorgeburtlich hat das Kind im Fruchtwassermeer nichts Böses geahnt. Warum muss es nachgeburtlich in dieser bösen Geschichte auftreten? Um den lieben Eltern eine Freude zu machen. Die Eltern brauchen das Kind, um eine ordentliche Vorzeigefamilie zu werden, die sich von anderen Vorzeigefamilien unterscheidet, weil die Eltern besondere Menschen sind, denen Menschliches völlig fremd ist. Das Kind schlüpft in die von den Eltern bereitgehaltenen Kostüme und betritt eine Welt, die Wirklichkeit heißt, aber wie ein billiger Schauerroman wirkt, den die Eltern erfunden haben. Dabei wächst das Kind beständig aus der Elternerfindung heraus. Bereits im Grundschulalter steht es eckig und kantig aus der Elternerfindung hervor, aber es kann die Elternerfindung nicht einfach abschütteln, wie eine alte Jacke, die nur noch gut ist für eine Vogelscheuche auf dem Feld. Im nun rasch anschwellenden Erzählfluss hat das Kind bereits 6 Jahre seines Lebens überlebt. Das Kind überlebt in einem unheimeligen Heim. Aus dem Fenster blickt man auf die Autobahn, die vergeblich versucht, mit dem Geräusch rasender Personen und Lastkraftwagen den Sound des Meeres nachzuahmen. Immer wieder knallt ein Raser gegen die Leitplanke, wird das gleichmäßige Rauschen der Reifen durch das Martinshorn eines Rettungswagens übertönt, auch wenn oft nichts und niemand mehr zu retten ist. Das Kind versucht vergeblich, der Autobahn mit lautsprachlichen Experimenten den Sound des Meeres zu vermitteln. Es ist einer seiner zahlreichen Fehlversuche. Es macht Geräusche wie vorgeburtlich im Fruchtwassermeer. Es gurgelt, gluckert, murmelt, gluckst. Es blubbert, rauscht, plätschert. Es brabbelt, grummelt, brummelt. Es spricht die Sprache des Meeres, die alle Meeresbewohner unter und über Wasser kennen. Aber die Autobahn kann und will diese Sprache nicht lernen. Auch nachgeburtlich war das Kind schon einmal am Meer, das nicht im Revier liegt, sondern an der Riviera. Es war dort mit den Eltern im Urlaub, ausnahmsweise in Italien, ausnahmsweise nicht in den Naherholungsgebieten Münster und Sauerland mit Staugarantie auf der Autobahn bei An- und Abreise, ausnahmsweise nicht in Österreich, wo die Eltern gern hinfahren, weil keine Fremdsprache nötig ist, ja gar nicht erwünscht. Aber eines Tages kann man den Sommer in diesen Gebieten lange suchen. Er hält sich versteckt an der Riviera, so dass man ihm mit dem Volkswagen nachreisen muss. Von Vorteil erscheint zunächst der Sonnenschein, aber dann treibt er Blasen unter die Haut, die fladengroß vom Körper flockt. Das stört beim Schlafen, beim An- und Ausziehen, im täglichen Leben. Auch gibt es immer nur Pizza und Pasta, klagen die Eltern. Das Kind aber lauscht Tag und Nacht dem Sound des Meeres, von dem es Tag und Nacht in seinem unheimeligen Heim an der Autobahn nur träumen kann. Das Kind fühlt auch ein Meer in seinem Inneren. Eine flüssige Gefühlslandschaft. Es wünscht sich hinein in eine Unterwasserwelt, in die Tiefen der Tiefsee, in der es eine berauschende Stille gibt, wie man sie in seinem unheimeligen Heim gar nicht kennt. Das Kind steckt die Finger in die Ohren, es hört das berauschende Rauschen der Stille. Wenn es die Finger wieder aus den Ohren nimmt, ist es Tag und Nacht, innen und außen unruhig. Das so unruhige wie unheimliche Heim des Kindes ist nach einem einfachen Schema aufgeteilt. Das Kind wohnt im Kinderzimmer, die Eltern wohnen im Wohnzimmer. Das Kind schläft im Kinderzimmer, die Eltern schlafen im Schlafzimmer. Falls die Eltern im Schlafzimmer schlafen. Heute Nacht beispielsweise schläft der Vater in der Ferne, wo er dienstlich ist, wie so oft, denn er will beruflich aufsteigen und so muss er sich bewegen, nach vorn oben. Vater ist ein höherer Beamter, der nach dem Höchsten strebt, daher schläft er heute Nacht wie so oft in der Ferne. Und die Mutter, die schläft beispielsweise gar nicht heute Nacht. Der Barschrank hält die Mutter wach, er verführt sie mit spiegelnden Fächern zu einem Selbsterkundungstrip. Aus jedem Fach schaut der Mutter das eigene Muttergesicht entgegen, zwischen den vielen verschiedenen Flaschen mit dem Totenkopf. Das Kind hat mehrere Mütter. Das zeigt der Barschrank deutlich. Mal verzückt, mal entrückt, mal empört, mal verstört, mal Gewitter, mal Sonnenschein, so sehen die vielen verschiedenen Müttergesichter aus. Im Laufe der Nacht könnten Mütter und Totenköpfe miteinander verschmelzen, im schmelzenden Blick der Mutter. Aber die Mutter verliert den Totenschädel aus den Augen. Nur die vielen Müttergesichter hat die Mutter im eisblauen Blick. Im Laufe der Nacht sieht die Mutter das eigene Gesicht mehrfach, was ihr gefällt, denn ihr gefällt das eigene Gesicht sehr. Es gefällt ihr viel mehr als die anderen Gesichter, die sie meistens gar nicht sieht, egal ob sie einfach oder mehrfach vorkommen, die meisten Gesichter sind Massengesichter, die man sofort wieder vergisst. Die Mutter interessiert sich nicht für sie, von toten Köpfen ganz zu schweigen, obwohl die Mutter selbst von Geburt an tot ist. Mit oder ohne Totenkopfflasche ist die Mutter ein wütendes Gespenst, das einen lebenden Menschen zu Tode erschrecken kann, egal ob er noch ein Kind ist oder nicht mehr. Es ist also Nacht an dieser Stelle der Geschichte. Alles schläft, nur in dem unheimlichen Heim des Kindes wird es so richtig laut und lustig, weil der Vater in dieser Nacht wie in vielen anderen Nächten abwesend ist. Im Geiste wie im Fleische. Der Vater kann rechnen. In seinem Beruf zählt er rascher als andere zwei und zwei zusammen. Im Privatleben zahlt er dennoch drauf, weil er sich eine viel zu teure Frau angeschafft hat. Die Kleider der Mutter sind wertvoll wie die Mutter selbst. Sie sind nicht aus dem Schlussverkauf, wie die geblümten Kittelschürzen der figurlosen Revierfrauen, die alle einer nicht genau definierbaren Altersgruppe anzugehören scheinen. Egal, wie alt sie sind alle vorzeitig gealtert. Nur die Mutter ist anders als die anderen, mit ihrem von Urahnen geerbtem weißrussischen Schwarzhaar, wo andere nur mausbraune Flusen haben. Sie braucht kein Haarfärbemittel. Für das Geld kann sie sich stattdessen einen Jägermeister kaufen. Der Vater sagt, dass die Mutter eine schwierige Kindheit hatte. Das versteht doch jedes Kind. Warum nicht das eigene Kind, das schon alt genug ist, um zu verstehen, dass die Mutter ihr Leben lang Kind geblieben ist? Das wird das Kind doch wohl verstehen. Es geht doch schon zur Schule. Im gesellschaftlichen Außenraum wirkt der Vater dank seiner beruflichen Karriere stärker als die Mutter, die dem Hausfrauenberuf keine gesellschaftliche Bestärkung verdankt. Im familiären Innenraum ist der Vater nur der Verstärker der Mutter. Darum tritt er in dieser Geschichte episodisch auf und ab, wie auf einer Kasperlbühne. Außerhalb seines Heims ist der Vater fest gebunden an sein Amt. Innerhalb seines Heims versucht er, sich fest an die Mutter zu binden, aber sie will und kann fliehen. So sucht der Vater die Mutter oft vergeblich. Wenn er heimkommt, ist sie schon mit dem Jägermeister auf und davon. Auch führt den Vater die Liebe zum Beruf häufig in weit entfernte Gebiete, in die die geliebte Familie nicht folgen kann und nicht folgen will. Und wenn der Vater aus dem Haus ist, tanzen Mutter und Kind auf Tischen und Bänken. Allein sind sie nie, der Herr Tod ist immer bei ihnen. Er tritt hier unter falschem Namen und geborgter Maske auf. Er ist der Flaschengeist. Er wohnt auch in der Flasche des Jägermeisters. Der trägt ein geweihtes Gehirn, ein Geweih mit einem Leuchtkreuz über dem schweren Schädel. In mittsommernächtlichen Träumen trägt er mitunter anstelle des paarigen Horns die trichterförmigen Ohren eines goldigen Esels. Er wird umworben von der Mutter, die singt und klingt wie eine Operndiva. Wie die Operndiva Maria Callas beispielsweise, die nicht die sterbende Tosca gibt, sondern die träumende Titania. Aber wir sind jetzt nicht in einem mittsommernächtlichen Traum, sondern in einer klaren Winternacht, die die Mutter mit ein paar Klaren begrüßt. Wohlsein. Es ist also immer noch Nacht an dieser Stelle der Geschichte und in dieser Nacht spielt sich das kleine, gern und oft wiederholte Drama im Haus des höheren Beamtentums ab, ein hausgemachtes Drama mit mitternächtlichem Höhepunkt für zwei Personen und mehrere Flaschen. Es gibt Marillenlikör und Eierlikör. Der Jägermeister bleibt dem Kind fern und der Mutter treu, exklusiv. Die Mutter öffnet gerade eine weitere Flasche. Sie kippt die Gläschen hintereinander weg. Im Fernsehen ist derweil Rudi Carrell zu sehen, der mit Ilja Richter einen lustigen Gag spielt. Die Zuschauer im Fernsehen lachen und klatschen. Die Mutter vor dem Fernseher lacht und klatscht auch. Dann sagt sie, dass der Rudi Carrell kein schöner Mann ist, aber er ist ein sympathischer Mann, im Unterschied zu dem Ilja Richter, der gar kein Mann ist und weder schön noch sympathisch. Dann kippt sich die Mutter noch einen Jägermeister hinter die Binde, die sie gar nicht hat und gar nicht braucht. Es ist ja nur so eine Redensart, sagt die Mutter. Sie lacht schon wieder oder immer noch. Gut, gut. Schlimm wird es erst, wenn sie nicht mehr lacht, wenn sie nur noch schreit. Aber jetzt schaltet die Mutter um ins dritte deutsche Fernsehprogramm. Es ist das Regionalprogramm, in dem die Menschen noch viel lauter lachen als die Mutter vor dem Fernseher. Der Kölner Saalkarneval beginnt gerade mit seiner ersten Sitzung seit dem letzten Kölner Saalkarneval. Heute ist der 11.11., es ist 11.11 Uhr in der Nacht. Der Kölner Saalkarneval, humba, humba, humba, humba, tätere, tätätätät, tät, unermüdlich, sodass er seinen eigenen Sendeschluss verpasst. Die Mutter und der Jägermeister sind nicht Kölner. Sie sitzen nicht im Festsaal, sie sitzen im unheimlichen Heim vor dem Fernseher und verstehen kein Wort. Nur den Tusch, den verstehen sie und prosten sich zu. Aber die Mutter will etwas Festlicheres sehen, als es das Kölner Saal Karnevalsfest zu bieten hat. Sie drückt erneut die breite Bakelit-Taste des Schwarz-Weiß-Fernsehers, der außerhalb der Programmzeiten als harmloser Kleinschrank getarnt ist. Festgeschlossen sind die Türen, verschlossen sogar mit einem goldfarbenen Schlüssel, damit das Kind nicht heimlich Kinderfernsehen sieht, wenn man mal nicht hinsieht. Man kann nur ahnen, was sich alles hinter dieser Potemkinschen Kleinschrankkulisse während der Programmzeiten abspielt. Jetzt hingegen sieht man im ersten deutschen Fernsehprogramm die Callas. Nicht die Totenblume Calla, die auf einem Grab ein schönes Zeichen für Unsterblichkeit ist, sondern die weltberühmte Sängerin Maria Callas. Sie ist die unsterbliche Carmen, die zwar am Ende der Oper stirbt, aber bei jeder neuen Vorstellung immer wieder mit dabei ist, auferstanden von den Toten. Maria Callas singt über die Liebe, dass sie wie ein wilder Vogel ist, was aber nur in französischer Sprache verständlich ist, die weder das Kind noch die Mutter noch der Jägermeister beherrschen. Trotzdem singt die Mutter mit, sie kann auch ohne Worte singen, das ist der Beweis, sie macht ganz einfach tralalalalalalala. Lallen kann die Mutter noch in dieser Nacht, sprechen kann sie kaum mehr. Selbst in der eigenen Muttersprache trägt sie nur noch grammatikalisch Unvollständiges vor. Sprachfragmente, monologisch geäußert, exklamatorisch zum Teil, auch imperativ gerichtet an eine Person, die das Kind hier und jetzt nicht sehen kann, wie den Vati beispielsweise. Die Mutter spricht von einem Schein, einem Wein oder einem Schwein. Man kann sie nicht genau verstehen, zumal sie nun mit einem Schmerzensruf zu Boden geht, Glas zersplittert, das Kind tanzt stumm mit dem Jägermeister zur Habanera auf den Scherben, eine kleine Seejungfrau, die ihre Stimme eingetauscht hat gegen eine Seele, die geliebt werden möchte, aber leider nicht geliebt wird. Die Mutter kommt ächzend hoch, sie treibt mit autoritärem Gebrüll den Jägermeister und das Kind auseinander, das sich schinden oder sich winden oder verschwinden soll. Was hat das Kind getan, dass sie so wütend ist? Das Kind sucht nach Klarheit. Es möchte tief eintauchen in das klare Wasser des Meeres, in die Tiefen der Tiefsee. Es hebt vom Meeresgrund den Stein der Weisen, der ihm jedoch keine Klarheit verspricht. Der Stein der Weisen schweigt wie ein Stein. Klarheit gibt es in der langen Nacht nicht im unendlichen Raum des Meeres, sondern im endlichen Raum der Flasche. Die Mutter schenkt sich noch einen klaren ein. Wohlsein. Der Klare ist in der Flasche klar, in der Mutter sorgt er allerdings für Unklarheit, sei es im Blick, in der Bewegung, im Gefühl oder im Geschrei, egal ob mono oder dialogisch. Auch dem Kind ist vieles unklar. Es versteht die Mutter nicht. Es kann ihre ungenauen Bewegungen nicht genau verfolgen. Es wirft sich mit vergeblicher Liebesmüh gegen den Gefühlspanzer der Mutter. Auch übt sich das Kind in die Sprachverstümmelung der Mutter ein. Es versucht, sich Satzfetzen zu übersetzen, die keinen Sinn zu machen scheinen, obwohl die Mutter sie mit großer Geste vorträgt. Das aufgesteckte Schwarzhaar fällt ihr strähnenweise ins erhitzte Gesicht. Sie droht einem unsichtbaren Gegner etwas Unverständliches an, das schwere Folgen haben wird. Die Schallintensität steigert sich, die Mutter stampft mit dem Fuß auf, erst mit dem einen, dann mit dem anderen. Die Dielen beben, da hilft keine Trittschalldämpfung durch Hausschuhe und Fußbodentextilien. Schon zeigen sich Risse unter dem Perserteppichimitat. Ein Sturz ins Bodenlose steht bevor. Sollte sich die Erde jetzt und hier öffnen, könnte die Geschichte ein unvorhergesehen schnelles Ende nehmen. Aber da singt Maria Callas im Fernsehen noch einmal über die Liebe, die wie ein wilder Vogel ist, und die Mutter lallt sofort wie ferngesteuert mit Tralalalalala. Das Kind lacht laut auf, ein wenig überlaut vielleicht, aber laut, wenn nicht überlaut, ist es ja sowieso in diesem Wohnzimmer, das gar nicht wohnlich ist. Die Nachbarn machen jetzt auch mit. Sie trommeln mit den Fäusten im Habanera-Takt gegen die Zimmerwände. Das Kind klatscht wie zeitgleich alle Kölner Karnevalsvereine im dritten deutschen Fernsehprogramm zusammen. Man müsste nur umschalten, dann könnte man sie sehen. Das Kind applaudiert aber nicht den unverständlichen und zurzeit unsichtbaren Kölner Witzedichtern, es applaudiert der gut sichtbaren, wenngleich ebenfalls unverständlichen Muttersängerin, die sich mit dem Kind ein eigenes Publikum geschaffen hat. Das Kind muss ihr Dankbarkeit bezeugen. Die Mutter weiß dazu einen Spruch, den das Kind auswendig kennt. Es muss ihn täglich 100-mal aufsagen. Wenn du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden. Im Internet, das es in der Kindheit des Kindes noch gar nicht gibt, lässt sich vielleicht eine schöne Kindheit für das Kind finden. Tatsächlich sind dort viele Personen unter dem Markennamen des Kindes eingetragen, obwohl er doch von der Mutter ausgewählt wurde, um die Trägerin dieses Namens als einzigartig und besonders zu kennzeichnen. Etwa so einzigartig und besonders wie eine dreiköpfige Giraffe. Groß und ungelenk wie ein Giraffenbaby ist das Kind ja. Es fehlen ihm zur Besonderheit nicht einmal die drei Köpfe, wenn es sich in dem dreigeteilten Spiegel der Frisierkommode betrachtet. Gleichwohl wird sein Name im Internet von anderen verwendet, die ihre Kindheit bereits hinter sich haben, egal ob sie schön war oder nicht. Eine Tangotänzerin findet sich dort, eine Mondforscherin, eine Gymnasiallehrerin, die gern schlechte Noten verteilt, das sieht man ihren flachen, fleckenfreien Absätzen an, eine Winzerin mit waschechtem Dirndlkleid, eine Schuhverkäuferin für Herrenschuhe in Übergrößen. Leben wird vorgezeigt, das es vielleicht gar nicht gibt, und falls doch, dann ist es möglicherweise ruhiger und zufriedener als das Leben des Kindes, ohne den inneren Druck, unter dem es von klein auf steht, anders und damit besser sein zu müssen, als es ist und sein könnte. Im Internet sollte es doch Eltern geben, die einem Kind eine schöne Kindheit versprechen und ein solches Versprechen halten. Eltern, die sich so sehr ein Kind wünschen, dass sie es nach eigenem Design herstellen lassen. Ein Kind, das die Frucht einer künstlichen Befruchtung ist, muss nicht unbedingt mit seinen Eltern verwandt sein. Es kann mit der Mutter und dem Vater verwandt sein, es kann mit der Mutter oder mit dem Vater verwandt sein, es kann aber auch gar nicht mit den Eltern verwandt sein. Die Eltern des Kindes könnten nach vielen schweren Ehejahren beschlossen haben, ein Kind muss her, ein kleines. Das kann man bestellen, im Internet. Die Mutter kann sich dort auch eine Leihmutter leihen, die die schweren Arbeiten für sie erledigt. Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket, das der Weihnachtsmann bringt. Aber leider gibt es in der Kindheit des Kindes weder das Internet noch die künstliche Befruchtung. Beides wird erst erfunden, wenn es für eine schöne Kindheit des Kindes viel zu spät ist. Es gibt Spätschäden und Frühschäden. Das Kind wird in seinem späteren Leben ein Spätschaden sein. Im Moment ist es ein Frühschaden, das ist klar. Mama! Das Kind ruft Mama! Wie der Ton einer Alarmsirene schrillt sein Ruf durch die Nacht. Und dann kann das Kind nicht mehr schreien. Es röchelt, es winselt, es schnieft, es rollt sich zusammen auf dem Teppichboden des Kinderzimmers, kraftlos. Selbst wünschen kann es sich nichts mehr. Wenn es die Kraft hätte, einen Wunsch zu äußern, wünschte es sich sicher zurück ins Fruchtwassermeer. Zurück in eine Zeit, in der das Wünschen auch nicht helfen konnte, es aber gar nicht musste. Denn damals hatte das Kind diese gar nicht schöne Kindheit noch nicht. Aber vielleicht gibt es ja etwas Schönes in der Kindheit des Kindes, das bisher hier übersehen worden ist. Etwas, das es in seinem kurzen Leben diesseits der langen Nacht gibt. Vielleicht sollte man sich in der aktuellen Lebens- und Arbeitswelt des Kindes genauer umsehen, in seiner näheren Umgebung, bei Bekannten und Verwandten. Wenn es schon keine wohlmeinenden und weisen Eltern gibt, dann gibt es vielleicht wohlmeinende und weise Großeltern, die das Kind in Pflege nehmen könnten. Die Verwandten der Mutter sind dafür nicht geeignet. Sie sind vielmehr dabei, sich wechselseitig zu vernichten. Der Vater hat zur Sicherheit eine Gaspistole angeschafft, damit er nicht aus Versehen ebenfalls vernichtet wird. Wer weiß, fragt sich der Vater insgeheim, ob nicht auch das Genom des Kindes aufgeladen ist mit krimineller Energie. An die Mutter wagt er nicht zu denken. Ein Blick von ihr und sein Denken setzt aus. Manchmal, eher selten oder aus Versehen, besucht die Verwandtschaft des Vaters das unheimliche Heim der Kleinstfamilie. Die Mutter sieht es nicht gern. Die Hausarbeit nimmt kein Ende. Auch infiziert die Verwandtschaft des Vaters das Kind mit freiheitlichem Denken. Die Mutter blickt auf die Verwandtschaft des Vaters herab. Die Mutter des Vaters blickt auf die Mutter herab, wie auch die Mutter der Mutter, denn beide sind im Himmel. Auch der Vater der Mutter blickt aus dem Himmel auf die Mutter herab, die sein Kind war. Nur der Vater des Vaters ist in diesem Teil der Geschichte noch nicht im Himmel. Opa Roman, ein pensionierter Bonbonkocher und passionierter Hobbydichter, der das Kind mag. Und das Kind mag ihn auch. Auch eine wohlmeinende und weise Tante hat das Kind, die Schwester des Vaters. Sie hat viele Töchter, die Cousinen des Kindes, und einen Ehemann, sodass sie die Aufzucht und Pflege des Kindes leider nicht übernehmen kann. Die Tante hat eine fruchtbare Familie, im Unterschied zur Mutter des Kindes, die eine furchtbare Familie hat. Das Kind mag die Tante und die Tante mag das Kind. Sie nimmt das Kind oft in den Arm, aber da ist stets die Mutter des Kindes mit einem Satz dazwischen. Das Kind ist eine Last, es ist der Mutter eine Last und somit sicher auch allen anderen. Mama, Mama, brüllt das Kind erneut in dieser viel zu langen Nacht, aber die Mutter ist immer noch nicht einsatzfähig. Das Kind ist von einer Dornenhecke umgeben, die aus dem Schlaf der Mutter wächst. Ein unsichtbares Gefängnis, ein Kerker, ein Kellerverlies, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Alles steht still, alles ist wie betäubt in der langen Nacht, die 100 Jahre und mehr andauert. Schnell, schnell, eine schöne Kindheit muss her. Stroh zu Gold, eine Kindheit wie aus einem guten Märchen, wie in alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat. Hier, das könnte die schöne, die märchenhafte Kindheit des Kindes sein. Vielseitige Fotoalben dokumentieren Familienharmonie. Der Laufstall in der Wohnküche deutet auf ein Kind hin, das beschützt wird. Und da, ein Wippepferd aus Holz. Hoppe, hoppe, Reiter! Wenn es fällt, dann schreit es, schreit das Kind, dem vom heftigen Wippen übel wird. Und doch zeigen nicht nur Fotos, sondern auch Diafilme das idyllische Heim einer Kleinstfamilie im Ruhrgebiet der 60er Jahre. Ein bestickter Wandteppich, eine kohlebetriebene Kochmaschine, das Ölgemälde über dem Sofa mit holländischen Viermastern auf hoher See. Hochglanzfotos, schwarz-weiß und farbig, die echt sind, aber wie erfunden wirken oder wie gefunden auf einem Flohmarkt, auf einer Internetdatenbank. Teils doppel, teils unterbelichtet, teils verknickt, teils verschmutzt. Auf der Rückseite erläutert in spitzen Schriftzügen, einem Ordnungssystem unterworfen, das nicht chronologisch ist, sondern themenorientiert. Daheim und unterwegs, in Schule und Betrieb, vom Taufbecken bis zur Urne. Und wenn sie nicht gestorben sind? Herren in feinen Anzügen, mit Westen und Krawatten und Heiner-Müller-Brillen, sie wirken auf gespenstische Weise gegenwärtig, wenn das Dekor nicht wäre, Usambara-Veilchen in Plastiktöpfen, üppige Sträuße mit Chrysanthemen und anderen Modeblumen der Zeit, Spinnen, Moosröschen, dazu fedriges Grün. Pumps mit Pfennigabsatz und spitzer Spitze, dazwischen das Kind im Selbstgestrickten mit Mützchen und Handtäschchen, eine Aufnahme der Kleinstfamilie mit vielen lachenden Teddybären im Hintergrund. Es könnte die Kleinstfamilie des Kindes sein. Alles ist ruhig, alles ist gut. Leben sie noch? Zu sehen sind wandernde Menschen auf Bergen und in Tälern, tanzende Menschen in Wohn- und Gasträumen, lachende Menschen in festlicher Runde, im Verlauf sozialer Initiationen, eine Konfirmation, eine Taufe, die Hochzeit des Onkels und der Tante, deren feines Haar zu einer luftigen Wolke toupiert worden ist. Sie trägt einen weißen Brautkranz, vor ihr steht die reich bestückte Schlachtplatte. Meine Mutter, die mich schlacht. Die erwachsenen Personen, alle ausnahmslos übergewichtig, präsentieren sich auf den Aufnahmen beim Essen. Der Tisch ist überladen mit Fleischschüsseln, Salaten, Kuchen, Torten und Süßspeisen. Man isst in Nach- und Vorbereitung früherer und künftiger Hungerszeiten. Kaum zu glauben, dass die erwachsenen Personen auf den Bildern jünger sind, als sie aussehen. Die erwachsenen Personen auf den Bildern wirken älter, als sie sind, weil sie dicker sind, als sie sein sollten. Und sie zeigen es ungeniert, die Tante, der Onkel, der Vater, mein Vater, der mich aß, die Mutter mit dem Kind in Eis und Schnee vor einer Ruhrgebietskulisse, Schrebergärten, Fabrik, Schlote und Fördertürme, dann ein Stadtwald mit Personen, die bekannt wirken, die Mutter und das Kind sind unter ihnen. Das Kind bleibt ernst, selbst wenn die anderen lachen, auf der Silvesterparty beispielsweise. Menschen tragen Partyhüte auf dem Kopf und Papiergirlanden um den Hals. Sie lachen, sie sind so froh. Das Kind aber versteht nicht, was so lustig sein soll. Die vierfarbigen Luftschlangen auf dem nierenförmigen Tisch vielleicht? Oder der Jägermeister, der mit dem Ausgießer winkt? Selbst Ostern kann das Kind nicht erheitern mit all den bunten Eiern und Stoffhasen. Im Gegenteil, das Kind weint im grünen, grünen Gras. Es denkt am Tag schon an die Nacht. Dabei ist es vielleicht eine Prinzessin aus einem schönen Märchen. Die Prinzessin Elisa saß auf einem kleinen Schemel von Spiegelglas und hatte ein Bilderbuch, das unmenschlich viel Geld gekostet hatte. »Aber eine Prinzessin muss eklige Frösche küssen«, sagt das Kind. Auf dem Foto, das es nun betrachtet, trägt es einen schicken grünen Poncho, rote Steghosen, einen passenden Schal. Das Kind sieht aus wie ein Kind aus einem Kinderbuch. Es steht in vorbildlicher Hab-Acht-Stellung vor einem Tier- und Märchenparadies. Im Hintergrund wühlt das Meer. Es war einmal, liest das Kind in den Fotoalben, es war einmal eine schöne Kindheit. Im Meer, Wasser, so blau, so klar, sehr tief. Doch das Kind kennt sich mit Märchen aus. Es hört und sieht sie manchmal am Tag und oft in der Nacht, denn die Mutterwelt ist eine Märchenwelt, in der so mancher, der in sie einzieht, das Fürchten lernt, egal ob er noch ein Kind ist oder nicht mehr. Kleine Seejungfrau, Augen nicht von dem schönen Prinzen. Und so hasst das Kind Märchen, nur das Märchen von der kleinen Seejungfrau, die ihre Zunge opfert, die ihre Stimme opfert, um ein Mensch zu werden, hasst das Kind nicht. Meerhexe, Zunge ab. Doch am Ende gibt es in den Fotoalben eine schöne Kindheit. Baden im Meer gefällt dem Kind, es lacht zum Beweis. Alles ist ruhig, alles ist gut, der Vater trägt das meernasse Kind auf den Schultern heim. Auszeiten, sagt das Kind, das mit beiden Händen in Meeresansichten wühlt. Es sucht nach der kleinen Seejungfrau. Aber die kleine Seejungfrau ist längst gestorben. Kein Mensch hat sie geliebt. Sie ist am Ende nicht mehr als bloßer Schaum auf dem Wasser. Das Kind hingegen ist auf den Fotos mehr als nur Meeresschaum. Es wird von vielen Menschen gedrückt und geküsst, auch von der Mutti und dem Vati. Das macht Spaß. Bis man nicht mehr atmen kann, sagt das Kind. In dem schönen Tier- und Märchenparadies am Meer gibt es Meerschweinchen, die man streicheln darf. Das macht Spaß. Bis man gebissen wird, sagt das Kind. Rollschuh fahren darf man dort, das macht Spaß. Bis man sich das Knie aufgeschlagen hat, sagt das Kind. Trampolin springen darf man dort, das macht Spaß. Bis man ein Loch im Kopf hat, sagt das Kind. Alle lachen, alle sind froh. Mit der Mutter eine Sandburg, mit dem Vater ein Ballspiel, das macht Spaß. Mit der Mutter in Venedig Tauben, mit dem Vater in Venedig Tauben. Alles ist ruhig. Kind mit Vater, Kind mit Mutter, Vater mit Kind, Mutter mit Kind, Vater, Mutter, Kind, Mutter, Vater, Kind, Tauben. Alles ist gut. Die Kleinstfamilie vor dem Selbstauslöser. Ein wenig verkrampft die Haltung, aber die Gesichter lachen froh in die Kamera. Alles ist ruhig, alles ist gut. Aber, ruft das Kind, die Tauben rufen etwas anderes in den Wind. Ruckedigu, ruckedigu. Blut ist im Schuh. Auch andere sind Zeugen, aber Zeugen, die schweigen, Zeugen, die leugnen, Zeugen, die ein Zeugnis verweigern, Zeugen, die so tun, als wären sie keine Zeugen. Warum tun sie das? Weil sie mit all dem nichts zu tun haben wollen. Jeder hat seine eigenen Probleme, sagen die Zeugen. Da will man nicht auch noch die Probleme des Kindes haben. Die Zeugen drehen sich mit diesen Worten um und benehmen sich wie die sprichwörtlichen drei Affen, die nichts hören, nichts sehen und nichts sagen wollen und dies auch nicht tun. Dabei sind beispielsweise Zeugen, die die alljährlich wiederkehrende vorweihnachtliche und weihnachtliche Festzeit bezeugen könnten. Sie setzt mit der Nikolausfeier des lokalen Herrensportvereins ein, dem der Vater des Kindes vorsitzt. Die Zeugen sind mit der Kamera dabei. Sie könnten die Nikolausfeier mit Diafilmen und Fotos belegen, die nach einigen Jahren rot- und grünstichig sind. Die Reproduktionstechnik ist Mitte der 60er Jahre noch nicht perfekt, aber die Diafilme und Fotos belegen deutlich die Nikolausfeier und auch die Teilnahme des Kindes an dieser Feier, wenngleich die Diafilme und Fotos an die rot und grün eingefärbten Szenen des Hitchcock-Thrillers Vertigo erinnern, die die angstbesetzten Erinnerungen und Fantasien des traumatisierten Hauptdarstellers wiedergeben sollen. Der Vater des Kindes ist nicht der Hauptdarsteller des Hitchcock-Thrillers Vertigo. Er ist der Hauptdarsteller der Nikolausfeier. Er hat sich bereits verkleidet wie ein Hauptfestredner des Kölner Saalkarnevals, den die Mutter des Kindes so gern im Fernsehen sieht. Der Vater trägt jedoch kein Kölner Karnevalskostüm, als er das Vereinslokal betritt und wenig später die Bühne des dortigen Festsaals, sondern ein aus dem örtlichen Theaterfundus entliehenes Bischofsornat, das auf den Fotos und Diafilmen nach einigen Jahren nicht mehr golden, sondern grün-rötlich schimmert, aber immerhin noch der Form halber erkennbar bleibt. Auch trägt der Vater einen dichten Wattebart im Gesicht, der ihn unkenntlich macht. Selbst das Kind ist unfähig, den eigenen Vater in ihm zu erkennen. Zudem trägt der als Nikolaus verkleidete Vater eine schwere Eisenkette in seiner Hand, an der ein ruhrkohlegeschwärztes, buckliges Männchen befestigt ist, das grunzt und stöhnt und andauernd und ausdauernd mit einem Reißigbündel auf einen großen, schmuddeligen Sack einschlägt. »Das ist mein Knecht, der Ruprecht«, erklärt der Nikolausdarsteller den erwachsenen Festgästen und deren Kindern. »Und in seinem Sack sind die bösen Kinder.« Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Den Kindern im Festsaal wird Angst und Bange, und genau darin liegt das Ziel dieser Veranstaltung. Die Eltern der Kinder freuen sich sehr, dass sie selbst keine Kinder mehr sein müssen, denn auch ihnen wurde, als sie noch Kinder sein mussten, regelmäßig Angst und Bange gemacht. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Und nun können sie als Eltern den eigenen Kindern Angst und Bange machen, das tut gut. Die Kinder im Festsaal wissen, was bösen Kindern passiert, die in einen Sack gesteckt werden. Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Und zwar nicht von einem ungewaschenen Schwachsinnigen, wie man ihn vorn auf der Bühne sieht, sondern von einem sauberen Landmann namens Mecke. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Die Kinder im Festsaal wissen auch, was in Meister Müllers Mühle geschieht. Der Bestsellerautor Wilhelm Busch hat es ihnen in Wort und Bild vermittelt und auch ihren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, als diese selbst noch Kinder sein mussten, denen regelmäßig Angst und Bange gemacht wurde. Ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Und am Ende sehen sich alle Kinder im Festsaal als kleingemahlene Kekse. Hier kann man sie noch erblicken, fein gemahlen und in Stücken. Und zwar nicht auf dem Weihnachtsteller, doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh, sondern im Mastdarm der Weihnachtsgänse aus dem Freilaufgehege des berühmten Kindermörder-Duos Mecke und Müller, das das berühmte Kinderganoven-Duo Max und Moritz erfolgreich zur Strecke gebracht hat. Es gibt vieles, spricht gerade der Nikolaus spielende Vater des Kindes mit getragener Stimme gegen die von den vierhebigen Trochäen des Erfolgsdichters Busch getragenen Angstfantasien der Kinder an, das die guten Kinder von den bösen Kindern unterscheidet. Jedes Kind möchte jetzt gern ein gutes Kind sein und übt sich in Aufmerksamkeit für den Nikolausdarsteller, somit auch das Kind des Nikolausdarstellers. Allerdings ist seine Aufmerksamkeit, wie die aller Kinder im Saal, immer noch auf den tobenden Irren an der klirrenden Kette fixiert, der auf den verdreckten Sack eindrischt. Doch die Nikolausdarstellerstimme dominiert am Ende dieses Szenario, das in der Folterkammer eines schlechten Historienfilms spielen könnte. Die guten Kinder tragen dem Nikolaus etwas vor, nämlich dieses Gedicht, dröhnt die Stimme des Nikolausdarstellers. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, will auch immer artig sein. Aber das lyrische Erinnerungsvermögen aller Kinderhirne im Saal blockiert sofort und total. Du da, du, ruft der Nikolausdarsteller wie ein dadaistischer Dichter das eigene Kind an, das den eigenen Vater in ihm nicht erkennt und vor Angst ein wenig Flüssigkeit aus den oberen und unteren Bereichen seines kleinen Körpers verliert. Böses Kind? Der Wahnsinnige an der Kette prügelt im Akkord zu den Worten des Nikolausdarstellers auf den leblosen Sackinhalt ein. Gutes Kind? Das Kind, das sich im Moment zwar wie leblos erlebt, aber trotzdem natürlich, selbstredend, selbstverständlich, ohne Frage, ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber, gern, sehr gern, mehr als alles andere, ein gutes Kind sein will, müht sich, dem Kettenklirren standzuhalten. Die gute Mutter des Kindes, lärmt der Nikolaus weiter, wird dem Nikolaus das Kind sicher bringen. Oder? Die Aufmerksamkeit aller Kinder und der dazugehörigen Erwachsenen richtet sich neu aus. Sie wendet sich ab von den bisherigen Hauptdarstellern des Abends, dem Nikolaus und dem Narren. Sie wendet sich den neuen Hauptdarstellern des Abends zu, Mutter und Kind. Die Mutterdarstellerin erkennt ihre große Chance. Sie ergreift sie zusammen mit dem Kind. Sie will zur Bühne. Wie die Maria Callas-Darstellerinnen in zahlreichen Opernaufzeichnungen, die sie im Fernsehen gesehen hat, treibt es die Mutterdarstellerin in ein mitleiderregendes Drama, dessen Mittelpunkt sie selbst bildet. Als Mittel zum Zweck hebt sie das Kind hoch in die Luft, der Jägermeister bleibt am Tisch zurück. Kennst du ein Gedicht? Brüllt der Nikolausdarsteller und ohne eine Antwort abzuwarten, jault der Kinderschreck an seiner Seite wie von einem giftigen Insekt gestochen in den höchsten Tönen auf. Eine Opernarie regt sich leise in der Mutterdarstellerin. Tralalalalala, tralalalalala. Schon summt sie sie vor sich hin. Gleich wird sie sie ausstoßen. Im Saal ist es still geworden. Die allgemeine Erwartung ist gespannt wie ein Drahtseil bei einem Hochseilakt. Die Mutter öffnet den Mund. Der furchteinflößende Idiot an der Seite des Nikolaus heult wieder laut auf. Der Nikolaus dröhnt etwas kaum Verständliches durch den Wattebart hindurch. Es kann sein, er ruft Gedicht oder nicht oder ich. ICH, sagt das Kind beherzt, kann hier kein Gedicht aufsagen, nur daheim. Lieber guter Nikolaus, komm doch mit zu mir nach Haus. Das Kind hat zu seiner eigenen Überraschung außerhalb seines unheimeligen Heims ein Gedicht aufgesagt. Aber die Mutterdarstellerin und der Nikolausdarsteller bemerken es nicht und die Kinder und Erwachsenen im Festsaal bemerken es auch nicht. Das Kind fühlt neue Lebenskraft in sich und freut sich daran, zumal der kohlschwarze Geisteskranke für ein paar Minuten Ruhe gibt und der Wirt den Nikolausdarsteller mit einem Jägermeister ablenkt, während die Mutter Maria Callas Darstellerin auf der Bühne die Sterbearie der Tosca vorträgt. Für die Kunst hat sie gelebt und für die Liebe. Vissi d'arte, vissi d'amore. Aber das ist leider nur eine erfundene Geschichte, die von keinem Zeugen so oder ähnlich bezeugt werden könnte. Auch auf den Fotos und Diafilmen ist davon nichts zu sehen. Das Kind, von der Mutter Maria Callas Darstellerin am Bühnenrand abgestellt, kippt nach vorn, als hätte man ihm mit einem Sensenhieb die Beinchen abgeschlagen. Sein Blick ist starr, alles, was es sieht und fühlt, scheint so weiß und so kalt zu sein wie sein Gesichtchen. Jede Farbe ist aus ihm gewichen. Gut möglich, dass die Rot- und Grüntöne auf den Fotos und Diafilmen dieses Kindergesicht später einmal völlig unkenntlich machen werden. Es ist, als zerfiele das Kind innerlich in fein gemahlene Stücke, ohne dass es jemals in Meister Müllers Mühle geworfen worden wäre. Es ist wie der Schnee, der vor den Fenstern des Festsaals in Milliarden winziger Flocken herabfällt. Das Kind ist eine winzige Schneeflocke, sie fällt vom Himmel wie von einem Hochseil, sie fällt und fällt und fällt, bis sie auf dem Fußboden des Festsaals landet und schmilzt. Das Kind ist nur noch ein kleiner, nasser Fleck auf dem Fußboden des Festsaals. Niemand kann verlangen, dass einer der Zeugen einen kleinen, nassen Fleck bezeugt. Sicher hat die Frau des Wirtes ihn rasch mit einer geschäftigen Handbewegung aufgewischt. Niemand fragt nach dem Kind. Haben Sie ein Kind gesehen, klein und weiß wie eine Schneeflocke? Die Zeugen können nichts bezeugen, gar nichts. Sie sind wie die sprichwörtlichen drei Affen. Sie haben nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Nur die Wirtin weist mit stummem Vorwurf im Blick auf die Tür der Damentoilette. Das Wimmern des Kindes dringt durch den Türspalt in den Festsaal. Auch die Stimme der Mutterdarstellerin ist zu hören. Sie ist der Maria Callas Stimme gar nicht mehr ähnlich, wie sie nun in Staccatissimo das Kind anschrillt, das den Bühnenauftritt der Mutterdarstellerin verhindern konnte, weil es sich einnässen musste. Es ist der heilige Abend. Wie in jedem Jahr wird er im engsten Kreis der Kleinstfamilie gefeiert, die sich um den Weihnachtsbaum gruppiert. Die Feier wird, wie in jedem Jahr, vom Vater dokumentiert, der Vaterdarsteller und Dokumentarkünstlerdarsteller in einer Person ist. Der Schallplattenspieler spielt die beliebtesten Weihnachtslieder der Welt. Die Mutter, die Mutterdarstellerin und Maria Callas Darstellerin in einer Person ist, singt mit und damit den Tannenbaum an. So ist diese Nacht zwar keine stille Nacht, aber immerhin eine heilige Nacht. Als der Schallplattenspieler ihr hier Kinderlein kommet spielt, darf das Kind die Geschenkpakete öffnen. Die Mutterdarstellerin und der Vaterdarsteller betrachten es für die Kamera froh. Sie posieren im Vordergrund vor dem Selbstauslöser. Kein trautes Paar, sondern ein trauriges Paar. Kein hochheiliges Paar, sondern ein scheinheiliges Paar. Jetzt springt der Vaterdarsteller wieder hinter die Kamera, die Mutterdarstellerin übernimmt die Regie. Das Kind inszeniert unter Anleitung der Eltern für die Filmaufnahmen ein »Singet und seid frohoho«, mit dem es den Jubel des Engeleinchors hoch oben im Himmel locker an die Wand spielt. So bezeugt das märchenhafte Fotoalbum »Für Elisa« diesen heiligen Abend. Andere heilige Abende bezeugt eine vom Vater ausgewählte Dia-Weihnachtskollektion. Die Vorführung ist ein weiterer traditioneller Programmpunkt des heiligen Abends im engsten Kreis der Kleinstfamilie. Der Schallplattenspieler der Musiktruhe spielt dazu in einer Endlosschleife alle Jahre wieder. Er hakt, der Jägermeister hat einen Schluck auf, weil er zu stark geschüttelt wurde. Er hickst im Takt des weihnachtlichen Liedguts. Aber all das bemerkt niemand, denn die Familie ist auf die Dokumentationskunst des Vaters konzentriert. Da ist schon das erste Dia. Es zeigt das Kind mit der Mutter und der Puppe. Es ist der erste heilige Abend des Kindes. Die Tante hat ihm die Puppe geschenkt. Die Mutter gibt sie ohne Hinweis darauf an das Kind weiter. Von ihr selbst erhält das Kind auf dem nächsten Bild einen schönen roten Apfel. Dann ist wieder Weihnachten. Das Kind ist etwas größer. Das Bild wurde seitenverkehrt eingeordnet. Das Etikett des Jägermeisters liest sich in Spiegelschrift. Und wieder ist Weihnachten. Das Kind trägt rote Haarschleifen, die Zöpfe sind geflochten, es gibt eine Puppenstube. Die hat der Vater nach Anleitung einer Puppenstuben-Bastelanleitung selbst gebastelt. Er sagt es mit Stolz. Dann ist wieder Weihnachten. Die Puppe wohnt in der Puppenstube, die neu möbliert ist. Der Jägermeister wohnt im Garten der Puppenstube. Er schaukelt in der Hollywood-Schaukel, bis er wieder einen Schluck aufbekommt. Dann ist wieder Weihnachten. Das Kind erhält einen Puppenkaufladen als Geschenk, der schön dekoriert ist und gefüllt mit guten Sachen. Auch Mini-Jägermeister sind dabei. Es gibt eine Waage, eine Kasse, das Kind kann beide Geräte bedienen. Das Kind ist eine vollautomatische Puppe in einem Puppenkaufladen. Das Kind kann auch die Mutti bedienen, die den Fotografen mit freundlichem Konsumentinnenlächeln anlächelt. In der Hand hält sie einen Mini-Jägermeister. Es ist noch einmal Weihnachten. Das Kind trägt geflochtene Zöpfe. Die Puppe ist im Bildmittelpunkt. Das Kind mit Puppe und Mutter, das Kind mit Puppe und Vater, das Kind mit Puppe und Puppenwagen, die Puppe sehr schick, ganz in Rot, das Kind auch sehr schick, ganz in Grün, mit Poncho, Schal und Mützchen, das Kind mit Puppe und Vater und Mutter, das Kind mit Puppe und Puppenkleidchen und Puppenstübchen und Puppenkauflädchen und Puppenbettchen, in das gute Geister es entführt haben, weil es in dieser hochheiligen Nacht vor Langeweile eingeschlafen ist. Der Schallplattenspieler schläft noch nicht. Auch der Jägermeister und die Mutti und der Vati schlafen nicht. Die Mutti muss nicht mehr die Mutterdarstellerin sein, sondern ist ganz und gar die Maria Callas Darstellerin. Der Jägermeister applaudiert ihr und dem Vati, der nun nicht mehr der Vaterdarsteller sein muss. Er ist ganz und gar der Dokumentationskünstlerdarsteller, der noch ein paar Diakassetten Weihnachten Spezial zeigt. Das Kind träumt derweil von einem besseren Weihnachten. Das ist schon morgen, denn morgen ist der erste Weihnachtsfeiertag. Da geht es zur Tante, alle Jahre wieder. Die Mutter kann nichts gegen diese weihnachtliche Tradition der Vaterfamilie ausrichten, so sehr sie sich auch bemüht. Im Traum tritt die Tante aus dem Fotoalbum heraus und auf das Kind zu. Sie nimmt es in den Arm. Sie gibt ihm ein schönes Geschenk, ein Halskettchen aus echten Korallen aus dem echten Meer für Elisa. Das Kind hat doch schon von allem viel zu viel, will die Mutter des Kindes sagen. Aber dazu kommt sie nicht, denn die Tante ist eine gute Fee, die die Zunge der Mutter verhext, die die Mutter in einen 100-jährigen Schlaf versetzt, die die Mutter aus diesem Foto wegzaubert. Gut im Bild zu sehen hingegen ist der Vater des Kindes, der sich an diesem wie an jedem ersten Weihnachtsfeiertag im Wohnzimmer der Tante befindet. Er hat seine Dia-Weihnachtskollektion mitgebracht und seine Dia-Freizeitshow, denn die Verwandten des Vaters sollen erfahren, zu welchen großartigen Freizeitvergnügungen die Kleinstfamilie fähig ist. Anwesend ist auch der Jägermeister in der Weihnachtsedition. Er steht mit geschmücktem Geweih unter dem Weihnachtsbaum der Tante. In der Dia-Freizeitshow tritt er ebenfalls auf, zum Beispiel im Wanderurlaub der Kleinstfamilie, denn dort wird andauernd und ausdauernd Alkohol getrunken, und zwar mit Fremden, die die Verwandten des Vaters gar nicht kennen und gar nicht kennenlernen wollen, trinkende und betrunkene Personen, die allen Anwesenden hier im Raum völlig unbekannt sind. Auch der Vater trinkt im Wanderurlaub Alkohol, denn er ist nicht im Dienst, wo ihm das Trinken nicht erlaubt ist. Nur Wasser, Kaffee und Tee, nicht das Trinken alkoholhaltiger Getränke. Das ist ihm nur AD erlaubt. Das erlaubt er sich selbst. Die Mutter ist immer AD. Sie erlaubt sich das Trinken alkoholhaltiger Getränke immer selbst, also auch im Wanderurlaub, wo sie, gleich den Fremden, die die Verwandten des Vaters gar nicht kennen und gar nicht kennenlernen wollen, wie tot ins Bett fällt, obwohl sie nur volltrunken ist. Auf dem nächsten Dia ist wieder der Jägermeister zu sehen. Er lugt augenzwinkernd aus dem Wanderrucksack der Kleinstfamilie hervor, die den Berg besteigt. Sie hat sich zu diesem Zweck verkleidet. Der Trachtenlook ist ein Versuch, sich der Bergbevölkerung anzugleichen. Aber nicht einmal die Alteingesessenen tragen im Gebirge Trachten. An den Trachten erkennt man im Gebirge den urlaubsreifen Stadtmenschen, der seine Kenntnisse über die lokale Bevölkerung folkloristischen Fernsehsendungen verdankt. Mutter und Kind im Dirndl mit Alpenblumen. Alpenblumen auch ohne Dirndl zu fotografieren, ist die Spezialität des Vaters im Wanderurlaub. Und außerhalb des Wanderurlaubs fokussiert die Kamera des Vaters gern die Flora in der Heimat, die keine heimatliche Flora ist, sondern importiert wurde in die eigens für sie angelegten Stadtparks. Die Kamera des Vaters kann gar nicht genug bekommen von Rhododendren, Azaleen, Oleander und Magnolien. Sie kriecht einige hundert Mal in die Blütenköpfe hinein, erfasst Blütenboden, Kelch, Kron, Staub und Fruchtblätter. Die Cousinen des Kindes protestieren mit lautem Stöhnen. Auch dem Onkel und der Tante wird es allmählich zu viel. Aber der Vater des Kindes hat noch viele Dias zu zeigen, auf denen Menschen, Pflanzen, Gebäude und Landschaften zu sehen sind, die die Verwandten nicht kennen, aber auch nicht kennenlernen wollen, sodass Opa Roman die nicht enden wollende Dia-Show mit einem Endreim beendet. Vielen, vielen Dank, nun gibt es Speis und Trank. Auf dieses Stichwort hin ist die Mutter des Kindes plötzlich wieder im Bild zu sehen. Sie sitzt mit dem Jägermeister unter dem Weihnachtsbaum. Aber die Verwandten des Vaters beachten die Mutter nicht. Und die Mutter verachtet die Verwandten des Vaters. Sie ist froh, wenn sie mit dem Jägermeister allein sein kann. Sie nimmt einen kräftigen Schluck, der Jägermeister prostet ihr zu. Wohlsein! Die Tante, der Onkel, die Cousinen, Opa Roman, der Vater des Kindes und das Kind selbst trinken wenig und essen viel. Esst, esst, esst, alles ohne Rest, reimt Opa Roman. Es ist das Weihnachtsessen vom Vortag, das er umso mehr begehrt, ist es wieder aufgewärmt. In stummer Runde essen alle Verwandten alles, was auf den Tisch kommt. Sie essen Gans, Ente, Truthahn, Reh, sie essen Rotkohl, Grünkohl, Weißkohl, Sauerkohl, sie essen Bratkartoffeln, Backkartoffeln, Kartoffelklöße, Kartoffelpüree, sie essen Feldsalat, Fleischsalat, Fischsalat, Obstsalat, sie essen Buttercremetorte, Käsesahnetorte, Schwarzwälder Kirschtorte, Sachertorte, sie essen Fürstbückler-Eis, Bananensplit, Cassata, Tartufo, sie essen Stollen, Spekulatius, Makronen, Spritzgebäck, sie essen Datteln, Feigen, Walnüsse, Haselnüsse, sie essen, als ob es morgen nichts mehr zu essen gäbe, sie essen, als hätten sie vor ein paar Jahren zuletzt gegessen und nicht vor ein paar Stunden. Die Mutter des Kindes isst nichts. Sie trinkt aber genauso viel, wie die Verwandten des Vaters essen. Sie hat schon ein paar Mini-Jägermeister getrunken, die leeren Fläschchen schichtet sie ordentlich unter dem Weihnachtsbaum auf. Sie glänzen im Schein der elektrischen Weihnachtsbaumkerzen. Wenn die Mutter ein weiteres Fläschchen auf den Stapel legt, ertönt ein leises Klirren, als wären die Fläschchen kleine Glöckchen aus einem beliebten Weihnachtslied. Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Kling, Glöckchen, Kling. Die Tante, der Onkel, die Cousinen, Opa Roman, der Vater des Kindes und das Kind selbst singen den Weihnachtsbaum an. Niemand hat sich den Wortlaut des Weihnachtsliedes präzise eingeprägt, so dass in willkürlicher Manier ein dadaistischer Text entsteht, den auch die Mutter des Kindes nicht kennen kann. Gleichwohl singt sie lauter als alle anderen. Die Mini-Jägermeister brauchen keinen Text. Sie klingen wie die Glöckchen im Lied. Klingelingeling. Still, still, still, war als Kindlein schlafen will, singt die Tante leise, denn das Kind ist auf dem Sofa eingeschlafen. Aber außer der Tante hat es niemand bemerkt. Und außer der Tante will es auch niemand bemerken, denn die anderen mögen im Unterschied zu dem Kind Stille nicht. Sie wollen weiter lärmen, selbst mit Liedern, die von Stille handeln, wollen sie lärmen. Anders als für das Kind ist für sie Lärm ein Ausdruck von Frohsinn. Auch für die Mutter des Kindes ist Lärm ein Ausdruck von Frohsinn. Sie singt immer noch lauter als alle anderen, als plötzlich ein Nachbar im Raum steht und an Lärm und Frohsinn teilhaben will. Der Nachbar ist Gastarbeiter. Er stammt aus dem fernen Italien. Für ihn ist Lärm von Natur aus ein Ausdruck von Frohsinn. Genauso wie Frauen für ihn von Natur aus ein Ausdruck von Frohsinn sind. Er hat eine eigene Frau in seiner Heimat und mehrere fremde Frauen im Gastland. Auch die pubertierende Cousine des Kindes hat er fest im Blick, als er ein italienisches Weihnachtslied anstimmt. »O Santissimo! O du Fröhlicher!« singt die Mutter des Kindes auf Deutsch laut mit. Sie zieht den Blick des südländischen Sängers ab von der halbwüchsigen Cousine des Kindes und auf sich selbst. Die Mutter ist die schönste im ganzen Gastland und auch im ganzen Ausland. Sie duldet keine Konkurrenz. Schon gar nicht, wenn es um einen Ausländer geht, der nicht nur viel besser singen kann als jeder deutsche Mann, sondern auch viel besser aussieht. Salute! Die Schriftstellerin Elke Heinemann las Auszüge aus ihrem Roman »Fehlversuche«.